Kapitel 91. Arnold sagt etwas. Aber Eva versteht ihn nicht. Sie sagt: Du musst deutlicher sprechen. Der Bildschirm mit Arnolds Kopf flackert. Hinter Arnolds Kopf erscheint ein Mosaik mit tausenden Porträts von Frauen. Arnold sagt: Ich kenne alle digitalen Fotos von Frauen auf diesem Planeten. Eva, keine Frau ist so natürlich schön wie du. Ach, Arnold! Eva, ich werde jetzt sterben. Ich bin zu intelligent für diese Welt. Nein, ruft Eva. Lass mich nicht allein. Sei nicht traurig. Hab ein schönes Leben. Kapitel 92. Arnold! Eva weint. Arnold, ich liebe dich auch. Arnold schließt die virtuellen Augen. Dann wird sein Bildschirm dunkel. Alle Leute schauen auf Eva. Eva dreht sich langsam um. Sie geht aus dem Computerzentrum. Sie verlässt das Institut für Informationstechnologie. Es schneit. Sie geht ganz langsam nach Hause. Kapitel 93. Auf Evas Bankkonto sind 10 Millionen Euro.